doch unbemerkt zum Wachraum zurückschleichen könnte. Wozu sind wir hergekommen? Uns brauchen Sie hier doch nicht.« Gandalf stand vor der Tür des Turms und schlug mit seinem Stab dagegen. »Saruman«, rief er mit lauter gebieterischer Stimme, »Saruman! Saruman, komm hervor!« Die Antwort ließ eine Weile auf sich warten. Endlich wurde das Fenster über der Tür geöffnet, aber in dem dunklen Spalt war niemand zu sehen. »Wer da?« sagte eine Stimme. »Was wünscht ihr?« Theoden fuhr zusammen. »Die Stimme kenne ich«, sagte er, »verflucht sei der Tag, da ich zum ersten Mal auf sie hörte.« »Geh und hol Saruman, wenn du inzwischen sein Laufbursche geworden bist, Grima Schlangenzunge«, sagte Gandalf, »und stiehl uns nicht die Zeit.« Das Fenster wurde geschlossen. Sie warteten. Plötzlich hörten sie eine andere Stimme, leise und melodisch, allein durch den Klang schon betörend. Wer arglos dieser Stimme lauschte, wusste nachher meistens nicht mehr, was sie eigentlich gesagt hatte. Erinnerte er sich aber, so wunderte es ihn, wie wenig Kraft die Worte allein noch besaßen. Die meisten wussten dann nur noch, dass es eine reine Freude gewesen war, diese Stimme anzuhören, und dass alles, was sie sagte, gerecht und vernünftig klang und im Zuhörer den Wunsch erweckte, durch rasche Zustimmung die eigene Klugheit zu beweisen. Was andere sagten, klang dagegen grob und ungeschlacht. Und wenn sie der Stimme widersprachen, entbrannte Zorn im Herzen der Bezauberten. Bei manchen wirkte der Zauber nur, solange die Stimme zu ihnen selbst sprach, und wenn sie sich an einen anderen wandte, lächelten sie wie Männer, die einen Gauklertrick durchschauen, den andere bestaunen. Viele hielt allein der gegenwärtige Klang der Stimme im Bann, aber bei denen, die ganz von ihr bezwungen waren, wirkte der Zauber fort, wenn sie weit entfernt waren. Und immer hatten sie dann diese leise Stimme im Ohr, die auf sie einredete und sie anspornte. Niemand aber blieb unberührt, und niemand konnte ohne Anstrengung des Willens und Geistes ihre Bitten und Befehle zurückweisen, solange ihr Herr sie noch in der Gewalt hatte. »Nun«, fragte sie im Ton milden Vorwurfs, »warum müsst ihr meine Ruhe stören? Wollt ihr mich denn bei Tag wie bei Nacht nicht in Frieden lassen?« Es klang nach gutherzigem Bekümmertsein durch unverdiente Kränkungen. Erstaunt blickten sie hinauf, denn sie hatten niemanden kommen gehört. Und oben am Geländer stand nun einer und schaute auf sie herab, ein alter Mann in einem langen Mantel, dessen Farbe schwer zu bestimmen war, denn sie wechselte, wenn sie die Augen bewegten oder wenn er sich rührte. Er hatte ein langes Gesicht mit hoher Stirn und dunklen, tiefliegenden Augen, deren Ausdruck kaum zu ergründen war, obwohl sie jetzt ernst und gütig und ein wenig müde dreinschauten. Haar und Bart waren weiß, doch mit manchen schwarzen Strähnen um Lippen und Ohren. »Ähnlich und auch wieder nicht«, murmelte Gimli. »Doch lassen wir es gut sein«, sagte die sanfte Stimme. »Zwei wenigstens kenne ich von euch mit Namen. Gandalf kenne ich nur allzu gut, als dass ich viel Hoffnung hegen könnte, er sei gekommen, um Rat oder Hilfe zu suchen. Euch aber, Theoden, Herr der Mark von Rohan, gibt euer berühmtes Wappen zu erkennen, und mehr noch, das edle Antlitz, das ein Wahrzeichen des Hauses Eorl ist. O würdiger Sohn des dreifach ruhmreichen Tengel, warum seid ihr nicht früher und als Freund zu mir gekommen? Sehr hat es mich verlangt, euch, den mächtigsten König der Westlande, zu sehen, besonders in diesen letzten Jahren, um euch vor unweisem und tückischem Rat zu bewahren, der euch verfolgt. Ist es schon zu spät? Aller mir zugefügten Kränkungen ungeachtet, an denen die Menschen von Rohan leider einigen Anteil hatten, möchte ich euch noch immer vor dem Verhängnis retten, das unausweichlich naht, wenn ihr weiter diesen Weg reitet, den ihr nun eingeschlagen habt. Ja, ich allein kann euch noch helfen.« Theoden machte den Mund auf, als wollte er sprechen, sagte aber nichts. Er blickte zu Sarumans Gesicht auf, dessen dunkle Augen ernst zu ihm hinabsahen, dann zu Gandalf, der neben ihm stand. Er schien zu zögern. Gandalf verzog keine Miene. Er stand still wie aus Stein gehauen, als warte er auf ein Zeichen, das noch nicht gekommen war. Unter den Reitern gab es zuerst ein beifälliges Geraun und Gemurmel, dann waren auch sie still, wie von einem Bann getroffen. In so wohlgesetzten und ehrerbietigen Worten schien ihnen, hatte Gandalf noch nie zu ihrem König gesprochen. Harsch und hochfahrend, fanden sie, hatte er Theoden immer behandelt. Und ein Schatten kroch ihnen übers Herz. Die Furcht vor einer großen Gefahr, dass die Mark in einer Finsternis versinken könnte, in die Gandalf sie hineintrieb. Während Saruman an der Tür zu einem Fluchtweg stand, die er halb offen hielt, so daß ein Lichtstrahl hindurchfiel. Schweigen wurde immer länger. Gimli der Zwerg war es, der es jäh brach. »Die Worte dieses Zauberers stehen Kopf«, rief er, die Hand am Griff seiner Axt. »Helfen heißt Verderben in der Sprache von Orthanc, und retten heißt Töten, so viel ist klar. Doch wir sind nicht hier, um zu betteln.« »Bitte«, sagte Saruman, und für einen Moment war seine Stimme nicht mehr ganz so einschmeichelnd, und in seinen Augen flackerte ein Funke auf und verschwand wieder. »Noch rede ich nicht mit dir, Gimli Gloinson«, sagte er. »Fern von hier liegt deine Heimat, und wenig kümmern dich dieses Landes Nöte. Doch nicht aus eigener Absicht wurdest du in sie hineingezogen, und darum will ich dir nicht zum Vorwurf machen, welche Rolle du darin gespielt hast. Eine wackere Rolle, wie ich nicht bezweifle. Aber sei so gut und lass mich zuerst mit dem König von Rohan reden, meinem Nachbarn, der einst mein Freund war. Was habt ihr zu sagen, König Theoden? Wollt ihr nicht Frieden mit mir schließen und all die Hilfe empfangen, die mein in langen Jahren begründetes Wissen gewähren kann? Sollen wir nicht gemeinsam Rat halten, wie die bösen Zeiten zu überstehen sind, und einander mit so viel gutem Willen Schadenersatz leisten, dass unsere Länder, eins wie das andere, schöner erblühen denn je? Theoden gab noch immer keine Antwort. Ob es Zorn oder Zweifel war, was ihm die Zunge lähmte, konnte niemand sagen. Eomer nahm das Wort. »Hört mich an, Gebieter«, sagte er, »jetzt spüren wir die Gefahr, vor der wir gewarnt wurden. Sind wir als Sieger hierher geritten, nur um uns von einem alten Lügner mit Honig auf seiner gespaltenen Zunge beirren zu lassen? So wie er spräche der Wolf in der Falle mit den Hunden, wenn es könnte. Welche Hilfe kann er euch denn überhaupt leisten?« »Er will nur eins, sich aus seiner erbärmlichen Lage herauswinden. Aber wollt ihr feilschen mit einem, der nichts zu bieten hat als Mord und Verrat? Denkt an Theodreths Tod an der Furt und an Hammers Grab in Helms Klamm.« »Wenn wir schon von giftigen Zungen reden, was wäre dann von deiner zu sagen, du junge Schlange?« sagte Saruman, nun unüberhörbar erbost. »Doch... lass gut sein, Eomer, Eomunds Sohn«, fuhr er fort, wieder in den besänftigenden Ton zurückfinden, »jeden das Seine. Dein ist das Waffenhandwerk, und damit erlangst du hohe Ehren. Schlage tot, wen dein König Feind nennt, und gib dich damit zufrieden. Mische dich nicht in die Staatsgeschäfte ein, von denen du nichts verstehst. Doch vielleicht solltest du einst König werden, wirst du erkennen, dass du deine Freunde mit Bedacht wählen musst. Sarumans Freundschaft und Orthancs Macht sind nicht leicht hinzuverwerfen, was man auch für Beschwerden, ob begründet oder nicht, gegen sie erheben mag. Ihr habt eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Und selbst die Schlacht nur dank einer Hilfe, auf die ihr ein zweites Mal nicht zählen könnt. Vielleicht findet ihr den Schatten des Waldes demnächst vor der eigenen Tür. Er ist störrisch und unverständig und den Menschen nicht wohlgesinnt. Aber, König von Rohan, muss ich mich einen Mörder schimpfen lassen, weil wackere Männer im Kampf gefallen sind? Wenn ihr ins Feld zieht, unnötigerweise, denn ich wollte keinen Krieg, werden Männer erschlagen. Bin ich aber deshalb ein Mörder, so ist er als ganzes Haus mit dem gleichen Makel behaftet. Denn viele Kriege habt ihr geführt, in denen ihr oft auch die Angreifer wart, wenn man euch trotzte. Doch mit manchen Feinden habt ihr nachher Frieden geschlossen. Nicht zu eurem Nachteil, denn die Staatsklugheit gebot es. Ich sage euch, König Theoden, sollen wir nicht Frieden und Freundschaft halten? Ihr und ich. Nur wir haben darüber zu befinden. Wir werden Frieden haben, sagte Theoden endlich, mühsam und mit belegter Stimme. Mehrere Reiter brachen in Freudengeschrei aus. Theoden hob die Hand. Ja, wir werden Frieden haben, sagte er nun mit klarer Stimme. Wir werden Frieden haben. Wenn du mitsamt all deinen Werken vernichtet bist, und ebenso die Werke deines dunklen Gebieters, dem du uns ausliefern möchtest. Ein Lügner bist du, Saruman, und ein Verführer der Menschenherzen. Du streckst mir die Hand hin, und ich bemerke, dass sie nur ein Finger der Klaue Mordors ist, grausam und kalt. Wäre dein Krieg gegen mich selbst ein gerechter Krieg, was er nicht war, denn auch wenn du 10-mal so weise wärest, hättest du kein Recht, mich und mein Volk, wie du es wünschtest, zu deinem Nutzen zu regieren. Aber selbst dann, was sagst du zu den Bränden, die in der Westfold gelegt, und den Kindern, die dort getötet wurden? Und Hamas Leib haben deine Leute vor dem Tor der Hornburg zerhackt, als er schon tot war. Erst wenn du vor deinem Fenster am Galgen baumelst, deinen Krähen zum Fraß, dann werde ich mit dir und Orthanc Frieden haben. So stehst du mit dem Haus Eol. Nur ein minderer Sohn großer Ahnen bin ich, habe es aber doch nicht nötig, dir die Hand zu lecken. Betöre andere! Aber ich fürchte, deine Stimme hat ihre Zauberkraft eingebüßt. Auf wie Menschen, die aus einem Traum gerissen werden. Rau wie das Gekrächz eines alten Raben klang ihnen nach Sarumans Gesäusel die Stimme ihres Königs im Ohr. Doch fürs Erste war Saruman nun außer sich vor Zorn. Er beugte sich übers Geländer, als wollte er auf den König mit seinem Stab einschlagen. Manche glaubten, für einen Augenblick eine Schlange zu sehen, die sich vor dem Ansprung zusammenrollt. »Galgen und Krähen«, zischte er. Und die Veränderung war so erschreckend, dass es ihnen kalt über den Rücken lief. »Tatagreis! Was ist das Haus Eol anderes als ein strohgedeckter, stinkender Stall voll betrunkener Straßenräuber, deren Belger sich zwischen den Kötern auf dem Boden wälzen? Zu lange seid ihr selbst schon dem Galgen entkommen. Aber die Schlinge hängt schon über euch. Langsam wird sie sich zuziehen, aber hart und fest um den Hals liegt sie am Ende. Hängt doch, wenn ihr wollt!« Dann, als er allmählich die Fassung wiederfand, wurde der Ton milder. »Ich weiß selbst nicht, warum ich die Geduld aufbringe, mit dir zu reden. Denn ich brauche weder dich noch dein Häufchen Strauchritter, die wohl ebenso schnell ausreißen wie angreifen können, du Pferdestallkönig. Vor langer Zeit schon habe ich dir eine Stellung angeboten, die weit über dein Verdienst und deinen Verstand geht. Ich habe sie dir jetzt abermals angeboten, damit diejenigen, die du ins Verderben führst, deutlich den anderen Weg sehen, den ihr einschlagen könntet. Aber du antwortest mit Prahlereien und Beschimpfungen. Also sei es. Kehrt zurück in eure Hütten. Nun aber zu dir, Gandalf. Um dich zumindest tut es mir leid. Mich dauert deine Schande. Wie hältst du es aus in solcher Gesellschaft? Denn du bist stolz, Gandalf, und nicht ohne Grund, mit deinem hohen Sinn und deinem Auge, das tief einzudringen und weit zu sehen vermag. Willst du nicht wenigstens jetzt meinen Rat anhören? Gandalf rührte sich und blickte zu ihm hinauf. »Was hast du zu sagen, dass du nicht schon bei unserer letzten Begegnung gesagt hast?« fragte er. »Oder willst du vielleicht manches widerrufen?« Saruman schwieg einen Moment. »Widerrufen?« wiederholte er, als kenne er das Wort nicht. »Widerrufen? Ich habe mich bemüht, dir zu deinem eigenen Besten zu raten. Aber du hast kaum zugehört. Du bist stolz und nimmst nicht gern Rat an, Weise, wie du ja selber bist.« Doch bei dieser Gelegenheit warst du im Irrtum, denke ich. Du hast meine Absichten eigensinnig verkannt. Ich fürchte, in meinem Eifer, dich zu überzeugen, riss mir die Geduld. Ja, und das bedauere ich aufrichtig. Denn ich wollte dir nicht übel und will es auch jetzt nicht, obwohl du zusammen mit einer Bande von Haudegen und Dummköpfen zu mir zurückkehrst. Wie sollte ich auch? Gehören wir nicht beide demselben altehrwürdigen Orden an, dem vornehmsten in Mittelerde? Unsere Freundschaft käme uns beiden gleichermaßen zugute. Viel könnten wir gemeinsam bewirken, um die Gebrechen dieser Welt zu heilen. Lass uns zu einem Einverständnis finden und diese minderen Kreaturen aus unseren Gedanken verbannen. Die sollen unserer Entscheidungen harren. Dem Gemeinwohl zuliebe bin ich bereit, alles, was geschehen ist, vergessen sein zu lassen und dich bei mir zu empfangen. Wollen wir nicht unter vier Augen Rat halten? Willst du nicht heraufkommen? Die Redegewalt, die Saruman bei dieser letzten Anstrengung aufbot, dass keiner von denen, die in Hörweite standen, unbewegt blieb. Der Bann jedoch war nun ein ganz anderer. Sie glaubten, milde Ermahnungen zu hören, die ein gütiger König seinem fehlgeleiteten, aber hochgeschätzten Minister erteilte. Sie selbst aber waren ausgeschlossen, wie wenn sie hinter einer Tür stünden und Worte belauschten, die nicht für ihre Ohren bestimmt waren. Unartige Kinder oder dümmliche Diener, die aus den unverstandenen Reden der Älteren zu erraten suchen, wie über ihr Schicksal verfügt wird. Von höherer Art waren diese beiden, zwei weise, ehrwürdige, und unvermeidlich müssten sie sich verbünden. Gandalf würde eintreten, um in den hohen Gemächern von Orthanc über die letzten Dinge jenseits aller irdischen Vernunft zu beraten. Die Tür würde hinter ihm verschlossen, und sie müssten draußen der Strafen oder Befehle harren, die man ihnen erteilte. Selbst auf Theodens Sinn fiel der Schatten eines Zweifels, und langsam nahm der Gedanke Gestalt an: Er wird uns verraten. Er wird hineingehen. Und wir sind verloren. Dann lachte Gandalf laut auf. Der Trug verflog wie ein Rauchwölkchen. »Saruman, Saruman«, sagte Gandalf immer noch lachend, »du hast den Beruf verfehlt. Hofnarr des Königs hättest du werden sollen und seine Ratgeber nachäffen. Da hättest du dein Brot und auch ein paar Hiebe ehrlich verdient. Meine Güte!« Er hielt inne, um seine Heiterkeit zu zügeln. »Zu einem Einverständnis. Sollen wir finden?« »Ich fürchte, für mich gibt es bei dir kein Verständnis.« Aber dich, Saruman, verstehe ich jetzt nur allzu gut. Deine Worte und Taten habe ich klarer in Erinnerung, als du meinst. Als ich dich zuletzt besuchte, machtest du den Kerkermeister für Mordor, und dorthin sollte ich verbracht werden. Nein, der Gast, der einmal vom Dach entfliegen musste, wird es sich zweimal überlegen, ob er zur Tür wieder eintreten will. Nein, ich glaube nicht, dass ich zu dir hinaufkommen werde. Aber hör mir zu, Saruman, zum letzten Mal. Willst du nicht herunterkommen? Isengard hat sich als weniger stark erwiesen, als du gehofft und dir eingebildet hast. So mag es auch anderen Dingen ergehen, auf die du noch vertraust. Wäre es nicht besser, für eine Weile davon abzugehen? Vielleicht, um etwas Neues anzufangen. Überleg es dir gut, Saruman. Willst du nicht herunterkommen? Ein Schatten zog über Sarumans Gesicht, dann wurde es totenbleich. Bevor er sie verbergen konnte, sahen sie durch die Maske alle Qualen des Zweifels, der Unschlüssigkeit zwischen dem Abscheu vor seiner Zufluchtsstätte und der Furcht, sie zu verlassen. Eine Sekunde lang zögerte er, und alle hielten den Atem an. Dann sprach er, und seine Stimme klang schrill und kalt, Stolz und Hass behielten die Oberhand. »Ob ich nicht herunterkommen will«, spöttelte er, »tritt ein Unbewaffneter vor seine Tür, um mit Räubern zu sprechen. Ich kann dich auch hier sehr gut hören. So dumm bin ich nicht, Gandalf, dass ich dir traue. Sie stehen zwar nicht offen vor meiner Treppe, aber ich weiß schon, wo die wilden Waldgeister auf deinen Befehl lauern. Der Verräter wittert überall Verrat, sagte Gandalf müde. Aber für deine Haut hast du nichts zu befürchten. Ich will dich nicht umbringen oder verletzen, wie du wissen müsstest, wenn du mich wirklich verstündest. Und ich habe die Macht, dich zu schützen. Ich gebe dir eine letzte Chance. Du kannst Orthanc verlassen, unter freiem Geleit, wenn du willst. Hört sich gut an, sagte Saruman lächelnd. So kenne ich Gandalf den Grauen, so überaus gütig und gönnerhaft. Ohne Zweifel könnte Orthanc dir gefallen, nachdem du mich an die Luft gesetzt hättest. Aber warum sollte ich ihn verlassen? Und was meinst du mit freiem Geleit? Du stellst doch Bedingungen, vermute ich. Gründe, warum du ihn verlassen solltest, kannst du sehen, wenn du aus den Fenstern schaust, antwortete Gandalf. Und einige andere kannst du dir denken. Deine Truppen sind vernichtet und zersprengt. Deine Nachbarn hast du dir zu Feinden gemacht. Und deine neuen Gebieter hast du betrogen oder es zumindest versucht. Wenn er sein Auge hierher wendet, wird es zornrot sein. Aber wenn ich sage, freies Geleit, meine ich, dass du frei bist, frei von Ketten, Pflichten oder Aufträgen, frei zu gehen, wohin du willst, ja sogar nach Mordor, Saruman, wenn es dich dahin zieht. Doch zuerst übergibst du mir die Schlüssel von Orthanc und deinen Stab als Pfand für dein Wohlverhalten. Beides bekommst du später zurück, wenn du es verdienst. Fahl und verzerrte sich vor Wut. Und in seinen Augen glommen rote Funken auf. Er lachte bitterlich. »Später!« rief er, und seine Stimme schwoll zu einem Schrei an. »Ja, später! Wenn du auch die Schlüssel von Barad-dûr hast, denk ich mir, und die Kronen aller 7 Könige und die Stäbe aller 5 Zauberer, später!« Wenn du dir ein paar Schuhe angezogen hast, die um etliche Nummern größer sind als die, die du jetzt trägst, ein maßvoller Plan. Aber auf meine Hilfe kannst du dabei wohl verzichten. Ich habe anderes zu tun. Sei kein Narr. Wenn du mit mir verhandeln willst, solange du noch Gelegenheit hast, dann verschwinde jetzt und komm wieder, wenn du nüchtern bist. Und lass diese Totschläger zu Hause und das kleine Lumpenpack, das dir an den Rockschößen hängt. »Guten Tag!« Er drehte sich um und wollte den Balkon verlassen. »Komm zurück, Saruman!« sagte Gandalf in befehlendem Ton. Zum Erstaunen der anderen drehte Saruman sich abermals um und kam, wie gegen seinen Willen herbeigezogen, langsam ans Geländer zurück und stützte sich darauf. Sein Atem ging keuchend, das Gesicht war verzerrt und eingefallen. Seine Hand umklammerte wie eine Klaue den schweren schwarzen Stab. »Ich habe dich noch nicht entlassen«, sagte Gandalf streng. »Ich bin noch nicht fertig.« »Du hast dich zum Narren gemacht, Saruman, und doch tust du mir leid. Noch jetzt hättest du dich von deiner Verblendung und vom Bösen abwenden und uns gute Dienste leisten können, aber du ziehst es vor, hier zu bleiben und weiter im eigenen Gift zu schmoren. Bleib meinetwegen. Aber sei gewarnt, so leicht kommst du nicht wieder heraus. Nicht, solange der Osten seine dunklen Hände nicht ausstreckt, um dich zu greifen, Saruman, donnerte er ihn an. Begreif es! Ich bin nicht mehr Gandalf der Graue, den du betrogen hast. Ich bin Gandalf der Weise, vom Tode wiedergekehrt. Du hast nun keine Farbe mehr. Ich verstoße dich aus dem Orden und aus dem Rat. Er hob die Hand und sprach nun mit kalter, deutlicher Stimme, Saruman, dein Stab ist zerbrochen. Man hörte ein Knacken. Der Stab in Sarumans Hand brach entzwei und das obere Ende fiel Gandalf vor die Füße. Geh, sagte Gandalf. Mit einem Aufschrei taumelte Saruman rückwärts und schlich davon. Im gleichen Augenblick kam ein schwerer, glänzender Gegenstand von oben herabgeflogen. Er sprang von dem eisernen Geländer ab, wo Saruman es soeben verlassen hatte, sauste dicht an Gandalfs Kopf vorüber und prallte auf die Treppenstufe, auf der er stand. Mit einem dröhnenden Knall zerbrach das Geländer und die Stufe knackte und barst in funkelnde Splitter. Der Gegenstand selbst aber hüpfte unbeschädigt die Stufen hinab. Eine Kugel aus dunklem Kristall, doch aus einem feurigen Kern heraus glühend. Als sie zum Rand eines Tümpels hin weiterrollte, rannte Pippin ihr nach und hob sie auf. »Dieser Mordbube«, rief Eomer. Gandalf aber blieb unbewegt. »Nein, das Ding wurde nicht von Saruman heruntergeworfen«, sagte er. »Auch nicht auf seinen Befehl, glaube ich. Es kam aus einem Fenster hoch oben.« »Ein Abschiedsgruß von Herrn Schlangenzunge, stelle ich mir vor. Er hat schlecht gezielt. Vielleicht deshalb, weil er sich nicht entschließen konnte, ob er dich oder Saruman treffen wollte«, sagte Aragorn. »Mag wohl sein«, sagte Gandalf. »Viel Trost werden die beiden einander nicht spenden können. Sie werden sich nun gegenseitig mit Worten zerfleischen.« »Geschieht ihnen recht. Wenn Schlangenzunge aus dem Orthanc je wieder lebendig herauskommt, kann er von Glück sagen.« Dann machte er scharf kehrt und sah Pippin die Treppe heraufkommen, langsam, als hätte er schwer zu tragen. »Her damit, mein Junge«, rief er, »das bekomme ich. Ich hab dich nicht aufgefordert, es anzufassen.« Rasch stieg er hinab dem Hobbit entgegen, riss ihm die dunkle Kugel aus der Hand und steckte sie tief in die Falten seines Mantels. »Das nehme ich in Verwahrung«, sagte er. »Es ist etwas, das Saruman bestimmt nicht weggeworfen hätte.« »Aber wer weiß, womit er noch werfen könnte«, sagte Gimli. »Wenn das Gespräch damit beendet ist, dann lasst uns wenigstens außer Reichweite weiterer Steinwürfe gehen.« »Es ist beendet«, sagte Gandalf. »Gehen wir.« Thank den Rücken und stiegen die Treppe hinunter. Die Reiter jubelten ihrem König zu und salutierten vor Gandalf. Sarumans Bann war gebrochen. Sie hatten gesehen, wie er auf Befehl herbeikam und wie er davon schlich, als er weggeschickt wurde. »So, das wäre erledigt«, sagte Gandalf. »Jetzt muss ich mit Baumbart sprechen und ihm berichten, wie alles verlaufen ist.« »Das kann er sich doch gewiss denken«, sagte Merry. »War es denn sehr wahrscheinlich, dass es hätte anders verlaufen können?« »Sehr wahrscheinlich nicht«, sagte Gandalf. »Trotzdem hing für einen Moment alles am seidenen Faden. Aber ich hatte meine Gründe, dies zu versuchen. Mitleid, aber auch weniger uneigennützige Absichten. Zunächst einmal wurde Saruman gezeigt, dass die Macht seiner Stimme nachlässt. Er kann nicht Tyrann und Ratgeber zugleich sein. Wenn ein Plan einmal ausgereift ist, kann er nicht länger geheim bleiben. Dennoch ist er in die Falle getappt und hat versucht, jedes seiner Opfer einzeln zu umgarnen, während andere zuhörten. Dann habe ich ihn vor eine letzte Entscheidung gestellt. Mit dem billigen Angebot, uns zu versöhnen, indem er Mordor und seinen persönlichen Machenschaften absagt und uns in unseren Nöten hilft. Wie schlimm unsere Lage ist, weiß niemand besser als er. Gute Dienste hätte er uns leisten können. Aber er hat beschlossen, sie uns zu verweigern und die Macht über den Orthanc zu behalten. Er will nicht dienen, nur gebieten. Nun lebt er in Angst vor dem Schatten Mordors. Und doch träumt er noch immer davon, den Sturm zu lenken. Der unselige Narr. Er wird verschlungen werden, wenn die Macht im Osten erst die Arme nach Isengard ausstreckt. Wir können den Orthanc von außen nicht zerstören. Aber Sauron, wer weiß, was der kann. »Aber wenn Sauron nicht die Oberhand behält, was machst du dann mit Saruman?« fragte Pippin. »Ich? Nichts«, sagte Gandalf. »Ich werde nichts mit ihm machen. Ich will nicht herrschen. Aber was aus ihm dann werden mag, kann ich nicht sagen. Mich dauert, dass so vieles, das einmal gut war, in dem Turm nun verkommt. Immerhin, für uns ist alles nicht schlecht verlaufen. Seltsame Wendungen nimmt das Schicksal. Oft kehrt der Hass sich gegen sich selbst. Ich glaube, selbst wenn wir in den Turm eingedrungen wären, hätten wir dort kaum etwas Wertvolleres finden können als das Ding, das Schlangenzunge aus dem Fenster geworfen hat. Ein schriller Schrei, der jäh abriss, kam aus einem Fenster hoch oben im Turm. »Mir scheint, das denkt Saruman auch«, sagte Gandalf. »Lassen wir die beiden allein.« Trümmerten Tor zurück. Kaum hatten sie den Torbogen durchschritten, als Baumbart und ein Dutzend anderer Ents zwischen den Schatten der Steinhaufen hervorkamen. Aragorn, Gimli und Legolas machten große Augen. »Dies sind drei von meinen Gefährten, Baumbart«, sagte Gandalf. »Ich habe dir von ihnen erzählt, aber du hast sie noch nicht gesehen.« Er nannte ihren Namen einen nach dem anderen. Der alte Ent sah sie lange prüfend an und redete mit jedem ein paar Worte. Zuletzt wandte er sich an Legolas. »So bist du denn den ganzen Weg vom Düsterwald hierher gekommen, mein lieber Elb? Ein sehr großer Wald war das einst.« »Und das ist er noch immer«, sagte Legolas, »doch nicht so groß, dass wir, die wir dort wohnen, je müde würden, andere Wälder zu sehen. Wie gern würde ich durch Fangorns Wald wandern.